Dort, wo er zu Hause war, gab es so etwas nicht. Es ist, als hätte die Kindheit zusammen mit der Heimat aufgehört. Dort, wo seine Heimat war, trugen die Mädchen auf dem Schulweg zwei Zöpfe oder Affenschaukeln mit großen rotseidenen Schleifen und ein dreieckiges Halstuch. Sie hielten beim Gehen den Kopf auf eine Weise erhoben, wie er es hier in Deutschland noch bei keiner Frau gesehen hat. So, als sei alles von ihnen genommen, was sie beugen könnte. An Sommerabenden spazierten sie, mit so erhobenem Haupt, noch einmal hinaus bis an den Feldrand, hakten sich dabei zu zweit oder zu dritt unter, unterhielten sich und lachten, wenn sie die Jungen an der Linde lehnen sahen. Sie lachten und gingen vorüber, und die Schwalben flogen, und die Jungen saßen und standen um die Linde herum, und manchmal, ganz selten, gelang es ihnen, die Mädchen auf dem Heimweg in ein Gespräch zu verwickeln. Und nur ein einziges Mal hatte eines der Mädchen das Angebot der Jungen angenommen und sich auf die Bank gesetzt, die unter der Linde stand. Die Jungen waren alle sofort aufgestanden, schlaksig und flaumig, und hatten sich angerempelt und herumgeschubst, während das Mädchen ungefähr 5 Minuten dort saß und mit ihnen scherzte. Frauen, die sich auf der Straße oder in ihren Wohnungen ganz offen anboten, wie hier in Deutschland, hatte er in seiner Heimat niemals gesehen. Auch keine anrüchigen Bilder oder Zeitungen. 2, 3 Städte zurück, in einem deutschen Fotoatelier, dessen Schaufensterscheiben zersplittert und dessen Mauern zerbombt waren, war sein Blick, während seine Männer das Geschäft plünderten, auf ein zerknicktes Bild gefallen, das am Boden lag. Darauf hatte er gesehen, wie eine nackte Frau eine andere nackte mit der Peitsche bedrohte. Dieses Foto war von den Mosaiken, mit denen die Bürgermeisterei des nächstgrößeren Ortes in seiner Heimat geschmückt war, so weit entfernt wie Russland von Deutschland. Auf den Mosaiken gab es Frauen mit Garben im Arm, junge Studentinnen, die Reagenzgläser in der Hand hielten, und Mütter mit Kindern auf der Hüfte. Zu beobachten, wie ein Mädchen beim Baden seinen Zopf auflöst und dann zu sehen, wie das Haar fällt, hätte zu Hause ausgereicht, um sich zu verlieben. Die Frauen mit der Peitsche dagegen verbanden sich für ihn mit dem in Trümmer gegangenen und geplünderten Fotoatelier, so als stünden sie auf Schichten und Schichten von Dingen, die zertrampelt, zerrissen und abgegriffen waren, und peitschten sich, um mit der letzten bösen Freude alles in Brand zu setzen und abzufackeln. Seine Männer hatten dieses und andere Bilder ähnlicher Art an sich genommen und trugen sie jetzt in ihren Uniformjacken mit sich herum, Gesicht an Gesicht mit den Fotos ihrer Frauen und Kinder. In der Schule hatte er gelernt, dass in der Sowjetunion die Saat für die glückliche Zukunft der Menschheit gesät würde. Aber nun, auf der Reise durch Deutschland, die der Krieg war, holte die sowjetischen Männer eine schmutzige Vergangenheit ein, die ihnen bis dahin unbekannt gewesen war, und riss sie zurück in die Fremde. Und doch gab es, wenn man in Betracht zog, dass Polen seit Kriegsbeginn praktisch abgeschafft war, auch eine Grenze, an der Russland und Deutschland aneinander stießen. In die Stille hinein greift die Frau nun wieder an, greift mitten in ihn hinein. »Träum nicht so viel«, hat seine Mutter immer zu ihm gesagt. »Pack durch die Hose hindurch seinen Schwanz und drück den Jungen zu Boden. Viel stärker ist sie als er. Jetzt wirft sie sich über ihn. Hier ist keine Deckung. Will sie ihn decken, diese Stute? Mit erfahrenen Händen reißt sie ihm die Hose auf und pfählt sich auf ihm, reitet ihn ein, packt ihn an der Gurgel und wirkt, Verwünschungen flüsternd. Er wehrt sich nicht mehr, treibt ihr, wenn sie so will, seinen Stachel ins Fleisch. Sie hält ihm den Mund zu und spuckt auf sein Gesicht, reibt sich an ihm, er stößt, sie reißt sich die Bluse auf, klatscht ihre Brüste in sein Gesicht. Und er hört sich stöhnen, hört sich Nein sagen auf Russisch, und sie sagt doch, da stößt er die Stute zu Schanden. Sieg reibt sich an Niederlage und Niederlage an Sieg und Schweiß und Säfte zwischen den Völkern und Spritzen, Spritzen, bis alles Leben herausgespritzt ist. Der letzte Schrei in allen Sprachen der gleiche. Jetzt ist der Tod endlich zur Strecke gebracht, auch Jugend und Alter. Das, was war, und auch das, was kommen sollte, kann man getrost vergessen. Jetzt ist überhaupt nichts mehr da. Nichts, nichts. Nur müder Atem, der schweift noch zwischen den Mündern. Ein Rest von was. Schlaff, wie die Sommerkleider zu Häupten des Rotarmisten und dieser Frau, die im Dunkel nicht zu erkennen ist. Im letzten Sommer, als vielleicht sie oder eine andere diese Kleider trug, war hier noch Frieden.